Die Weltöffentlichkeit würdigt die erhabene Liebe der Partei der Arbeit Koreas zur Nachwelt und Zukunft. Die russische Zeit Habarovsk Express schrieb, liebe die neue Generation und sei überzeugt vom Sieg, das sei die Anschauung von Kim Jong-un über Nachwelt und Zukunft. Die indonesische Zeitung Suara Karya unterstrich, Kim Jong-un liebe die Kinder sehr und die Welt sehe darin die lichte Zukunft Koreas. Der stellvertretende Vorsitzende des Rates des Kim Il-sung und Kim Jong-il-Fonds sagte, er habe davon tiefe Eindrücke bekommen, dass die koreanischen Schüler in den weltbesten Bildungseinrichtungen ihre Hoffnungen und Talente vollauf zur Blüte bringen. Der stellvertretende Vorsitzende der Jugendgesellschaft Addis Abeba in Äthiopien hob hervor, die Politik der Demokratischen Volksrepublik Korea, die unter der Führung von Kim Jong-un die Sachen für die Kinder als die wichtigsten Angelegenheiten betrachte und dafür alle größten Summen ausgebe, gelte als Vorbild für alle Länder der Welt. Der Minister für Bildung und Wissenschaft der Regionsregierung Chabarowsk in Russland betonte, dank der großen Fürsorgen von Kim Jong-un werden sich die koreanischen Kinder, die sorgenlos und glücklich heranwachsen, sicher zukünftigen Patrioten entwickeln.